Hammer am Morgen, Peter Gabriel und Sledgehammer um 7:04 Uhr und 4. Hier ist die Morgencrew auf 104.6 RTL, heute mit Offi und wir starten gleich eine neue Serie, große Momente der Weltgeschichte, was alles so geschehen ist mittlerweile so und gucken, was da heute anliegt. Jetzt zunächst mal das Wetter. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur minus 8 Grad, ziemlich kalt also. Nach Auflösung ist Frühnebelzeit, dann ist wolkig, schwach windig und auch heute wieder sehr, sehr kalt. Die Höchstwerte liegen nur knapp über dem Gefrierpunkt. 7:04 Uhr, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Rüdiger Kriegler. Rüdi, was gibt's Besonderes heute? Es ist glatt auf Berlins Straßen, aber nicht nur bei uns in der Stadt, sondern auch in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Dort sogar noch zusätzlich Sichtbehinderungen durch Nebel unter 50 Metern, also heute mal 10 Minuten früher aus dem Haus, damit man gefahrlos dahin kommt, wo man hin will. Also jetzt, die neue Serie bei 104.6 RTL, große Momente der Weltgeschichte, 7:05 Uhr. Große Momente der Weltgeschichte. So, einmal A sagen. Ah. Ja, das sieht doch ganz erfreulich aus. So, jetzt schauen wir mal in die Ohren. Ja, und jetzt mal das andere. Ups, was haben wir denn da nicht? Na, wo ist denn das Ohr geblieben? Wie ist uns denn das passiert? Och, da muss mich wohl beim Rasieren geschnitten haben. Na, sieh schlimmer, wenn wir uns das mal nicht absichtlich abgeschnitten haben. Ha? Ha? Aus der Reihe Große Momente der Weltgeschichte hörten Sie heute Vincent van Gogh beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Dienstag, 7. Februar 1889, Sprechstunde. Autobild Hellersdorf, verlängerte Lenin-Allee, direkt am Kaufland. Guten Morgen, wünscht die RTL Morning Crew. 7:07 Uhr. 7:07 Uhr. In einer Stunde ist es endlich soweit. Die Morgencrew stellt Ihnen den Winterspeck-Terminator vor. Wenn Sie mit dem geschätzten Gewicht eines Prominenten aufs Kilo genau liegen, dann können Sie Fitnessspaß und mit ein bisschen mehr Glück eine Reise nach Acapulco gewinnen. Bei unseren Temperaturen natürlich im Moment eine tolle Sache. Kann man wohl sagen. Was allerdings hast du gesagt? Minus 8 Grad? Minus 8 Grad. Aber du hast nicht die Temperatur von Acapulco gerade im Kopf vielleicht. Ich schätze mal so 25 plus so. Über den Daumen gepeilt. So über den Daumen, ja. Also, ja. Nächste Stunde. Dürfen wir schon verraten, welchen Prominenten wir... Nein. Das ist doch zu einfach, Offi. Ist es dann zu einfach? Es ist jedenfalls ein weiblicher Prominenter. Einer, der keinen Winterspeck hat. Ehrlich nicht? Ehrlich naja, nicht. Naja, höchstens an der richtigen Stelle, aber... Also naja. Wir sind noch nicht mal gemein. Nein, noch nicht mal das. Gilt das eigentlich vor oder nach Weihnachten, das Ganze? Vor Weihnachten, würde ich mal sagen. My own two eyes, so you can wipe. aus dem Bett mit Berlins Morgencrew. 12 Minuten nach 7, 7 und 12. Hier ist die Morgencrew heute mit aufhören. Luther Vandross und Janis Jackson. The best things in life are free. Wollte ich auch gerade sagen. Punkt 6 RTL, hier ist die Morgencrew mit Offi um 16 Minuten nach 7, 7 Uhr und 16. Gleich bei uns Berlin, Deutschland, Weltnachrichten direkt aus der Nachrichtenzentrale. Uhr 20, 104.6 RTL, jetzt Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der. Thank you. RTL Winterspeck-Terminator. Gewinnen Sie ein Jahr Mitgliedschaft in der Acapulco Fitnesswelt und mit etwas Glück eine Luxusreise für zwei Personen nach Acapulco. Unsere DJs fragen mehrmals täglich nach dem Gewicht einer bekannten Persönlichkeit. Rufen Sie uns an. 8848484. Schätzen Sie richtig. Schon können Sie ein Jahr kostenlos in der Acapulco Fitnesswelt Ihren Körper auf Vordermann bringen. Als Bonus verlosen Arno und die Morgencrew am Silvestermorgen unter allen Rundengewinnern eine zweiwöchige Reise nach Acapulco. Schalten Sie ein. 104.6 RTL und spielen Sie mit beim Winterspeck-Terminator. 7.29 Uhr, eine Minute vor halb acht. Wenn wir dann eingeschaltet sind, dann lassen wir uns drinnen. Und hier ist schon wieder die nächste Sensation. 104.6 RTL bringt eines der erfolgreichsten Musicals der Welt nach Berlin, nämlich Evita. 8 Jahre ausverkauft in London, über 4000 Vorstellungen auf dem Broadway. Vom 7. bis 14. Januar läuft Evita dann im Metropoltheater, präsentiert von 104.6 RTL. Am 6. Januar ist große Gala-Premiere. Eine Minute nach halb acht. Hier ist Mr. Slow Hands, Eric Clapton, Layla in der Live-Version. What will you do when you get lonely? No one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me on my knees. Me on my knees. Applaus für Eric Clapton. 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew mit Offi heute um 5 Minuten nach halb 8, 7.35 Uhr. Silvester geht's rund bei uns bei 104.6 RTL. Ab 18 Uhr starten wir durch zur großen RTL-Silvester-Show mit Andreas Dorfmann und Desiree Pausch. Und damit das Ganze auch ordentlich zugeht, werden Maple und Schrobinski für den nötigen Überblick sorgen. Oh weia. Also schalten Sie die große RTL-Silvester-Show am 31.12. ein. Ab 18 Uhr geht's los und ich schalte Yvonne ein für das RTL-Radar und Satellitenwetter. Eiskalt ist es draußen. Die offizielle RTL-Berlin-Temperatur liegt bei minus 8 Grad. Nach Auflösung des Frühnebels ist es heute heiter bis wolkig, schwach windig und auch tagsüber sehr kalt. Die Höchstwerte liegen nur knapp über dem Gefrierpunkt. 7.35 Uhr, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Rüdiger Kricklau. Rüdi, was ist heute Morgen wichtig? Zwei Sachen sind wichtig. Erstmal noch, es ist immer noch glatt auf Berlin-Straßen und in Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern. Aber ein zweiter Hinweis ist wichtig für Leute im Prenzlauer Berg. Aufgrund einer Gefahrenstelle ist der Kreuzungsbereich Prenzlauer Allee-Ostseestraße stadtauswärts gesperrt. Dort kommt zum Stau. 7.36 Uhr, 6 Minuten nach halb 8. Die beiden entscheidenden Fragen des Tages lauten: Wie schwer ist der Prominente, um den es heute in unserem Winterspeck-Terminator geht? Und wie lange bleibt Vetternwirtschaftsminister Möllemann noch im Amt? Gute Jawohl. Frage, ja. Also Frage 1 können wir beantworten, und zwar in wenigen Minuten. Frage 2 in den nächsten Tagen vielleicht. Denn nach Vertretern der Opposition und auch der Koalition fordert jetzt die Vertreter der Wirtschaft Möllemanns Rücktritt. Als Nachfolger sind im Gespräch... Also darüber spricht man offensichtlich auch schon. Ah. FDP-Fraktionschef Solms, der rheinland-pfälzische... Moment, wo sind wir jetzt? Rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Brüderle und FDP-Chef Lambsdorff. Ach, da trifft sie den richtigen. Ja, der soll ja nach jedem Eid geschworen haben, dass Möllermann das schafft, ne, von Bataille. Naja. Ja, so kommt das passiert, wenn man den Briefbogen überspannt übrigens. Ja, ja. Ja, ungesunde ja. Lebensmittel wie Süßigkeiten oder sehr fette Sachen sollen künftig mit einer Sonderabgabe belegt werden. Jawohl. Oh, nett. Das ist Pech für euch beide da hinten. Habt ihr noch welche von den Lebkuchen also da? Also entschuldige. Hör mal auf, jetzt ja keine Unverschämtheiten, ja? Meine weißt, Lebkuchen gehören mir. Lebkuchen. Das fordert die Bundesärztekammer, ja. Die Sonderabgabe solle direkt an die Krankenkassen fließen. Ebenfalls teurer werden auch teure oder gefährliche Sportgeräte, wenn es nach der Bundesärztekammer geht, wie zum Beispiel Ski, Liftkarten, Drachen, Fallschirme und Motorräder. Mhm. Laut Bundesärztekammerpräsident Filmer könnten so die Beitragssätze in den Krankenkassen stabil gehalten werden. Oh, also, ja. Für Yvonne Steuern zahlen, das finde ich jetzt schon doch enorm. Wieso? Ja, als Drachen meine ich. Also, das ich dachte, als Süßigkeit. Mensch. Auf Bayer, jetzt schmeißt sie gleich ja, wieder mit ehrlich. Lebkuchen um sich. Ja, das kann Feuer werden. Ich dachte, ich falle unter die Rubrik süße Sachen, Mensch. Du bist ja eine süße Maus, ja. Ja. Du kannst natürlich okay auch unter die Rubrik gefährliches Sportgerät fallen. Entschuldigung. Es soll ja tatsächlich vorkommen, dass Politiker sinnvolle Forderungen stellen. Ja. Das hat wie jetzt zum Beispiel der CDU-CSU-Fraktionschef Schäuble getan. Er sagt nämlich, weil die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender mittlerweile genauso viel Werbung im Programm haben wie die privaten, sollen die TV-Gebühren abgeschafft werden. Jawohl. Oh, das wird aber einigen wehtun. Das finden wir gut. Wieder so eine halbe Sache. Sollen sie doch gleich... öffentlich-rechtlichen Abschaffung. Ich meine, ja, wäre auch nicht schlecht. Oder uns ein bisschen Kohle abgeben. Das wäre auch in Ordnung. Das wäre ja natürlich noch ein bisschen schöner. Ja, wäre fair. Jetzt geht's los. Das ist spannend. Allerdings. 7.38 Uhr haben wir mittlerweile, 104.6 RTL. Jetzt ist es endlich soweit. Noch bis einschließlich Mittwoch müssen bei uns Prominente auf die Waage. Oh oh. Und können Sie deren Gewicht bis aufs Kilo genau schätzen, gewinnen Sie den Winterspeck-Terminator. Mhm. Ein Jahr kostenlos eine Mitgliedschaft in der Acapulco-Fitnesswelt. Und außerdem sind Sie qualifiziert für die Ziehung einer zweiwöchigen Reise für zwei Personen nach Acapulco. Das wow klingt gut, hm? Ja. Können Sie den Todesspringern zuschauen oder mithüpfen oder irgend sowas. Die Ziehung findet dann hier am Donnerstag bei der Morgencrew zwischen 8 und 9 statt. Und jetzt ist Ihr Schätzsinn gefragt. Achtung, wie viele Kilos bringt Tina Turner auf die Waage? Wollt ihr eine Schätzung loslassen oder grenzen also, wir das dann ein? Ich hoffe ja knapp mehr als ich, ne? Also wie ich meine jetzt. Du denn? So knapp über, das so knapp über 50. Knapp über kurz. Ja, 50 ja bis 60 muss die drauf haben, die Tina also. Also, wer weiß es. Wir brauchen es aufs Kilo genau. Anrufen unter 8 84 84 84. Wie viel wiegt Tina Turner? Es geht um einiges. Ein Jahr kostenlos Mitglied in der Acapulco Fitnesswelt oder eine Reise nach Acapulco für zwei Personen. Jetzt anrufen 8 84 84 84. 84. Na, wie viel wiegt denn Tina Turner? Jetzt noch anrufen. 884 84 84. 7.41 Uhr, 19 Minuten vor Abend. RTL um 7:15 Uhr, 7:45 Uhr, Simply Red bei der Morgen Crew for your babies. Hallo Berlin. You've got that look again, the one I hoped I had when I was a lad. Your face is just beaming, your smile got me boasting, my pulse roller coaster ran. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow, the dream of gold will be waiting in your eyes. You know I'd do most anything you want, hey, I try to. Nummer 49, 104.6 RTL mit Berlin, Deutschland und Welt nach. Bring over some your own Mozart rabbits. We'll put the speakers in the window and we'll go on the roof and listen to the miracles. Echo to the eye. universe just like the music saying. Gotta take chances, go ahead, just do it, and trust yourself. There's a soul in the city watching over us tonight. There's a soul in the city saying everything's gonna be alright. So bring over some your own Motown records. We'll put the speakers in the window and we'll go on the roof and listen to the miracles echo through the alley down below. Oh yeah. They wish us luck, but they think we're just dreaming. Let's prove them wrong, baby. Cause you know what luck is. Luck is believing you're lucky, that's all. And showing just a little bit of faith. There's a soul in the city watching over us, I swear. RTL, eine Minute nach 8, hier ist die Morgencrew, heute mit Orfeon. Wir starten diese Stunde natürlich mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er. Außerdem starten wir noch was, die Morgencrew in dieser Stunde, nämlich die Winterspektaminator-Aktion. Bleiben Sie dran! Prince und 1999 um 5 Minuten nach 8, 8 Uhr und 5. 104.6 RTL, hier ist die Morgencrow mit Offi. Und gleich werden wir erfahren, ob jemand genau aufs Kilo das Gewicht von Tina Turner schätzen kann. Sie muss nämlich bei der Morgencrow auf die Waage. Zuvor das RTL-Radar und Satellitenwetter mit Yvonne. Und der offiziellen RTL-Berlin-Temperatur, die liegt immer noch bei minus 8 Grad, eiskalt also draußen. Nach Auflösung des Frühnebels ist es heiter bis wolkig, schwach. Guten Morgen, ist der Peter. Guten Morgen, Peter. Das war 56 Kilo, schätze ich. Das ist knapp vorbei. Knapp vorbei. Ganz eng. Gut. Tschüss, Peter. Tschüss. Und jetzt 4.6 RTL, hier ist Offi, guten Morgen. Ja, hallo Offi, hier ist der Arne. Was hallo. Ja, bitte sehr, Arne. Das ist absolut korrekt, Arne. Woher weißt du das? Ja, ich lese Zeitung. Also das ist unsere Quelle. Okay, glauben wir mal. 57 Kilo ist korrekt. Ich dachte, du hättest sie vielleicht persönlich kennengelernt, mal hochgehoben oder so, Arne. Nee, hast du nicht. Arne, gehst du gerne in ein Fitnesscenter? Aber klar. Ja, du hast gewonnen. Eine Mitgliedschaft. Und zwar für ein ganzes Jahr. Voll. Im Fitnesscenter. Ja. Also schön Bodybuilding gehen. Ja. Und zwar das Ganze in der Acapulco-Fitnesswelt. Okay? Und Arne, ganz wichtig, am nächsten Donnerstag nimm dir nichts vor zwischen 8 und 9, sondern sei zu Hause und bleib am Telefon, denn wenn du ein bisschen Glück hast, dann ziehen wir dich und dann geht's nach Acapulco für zwei Personen. Okay. Ja? Arne, und dann melde dich bitte am Donnerstagmorgen mit Acapulco, ich komme, denn wenn du das nicht tun solltest, dann hast du nicht gewonnen, okay? Okay. Also, herzlichen Glückwunsch an den Arne. Der Erste, der sich qualifiziert hat, vielleicht hat er ja Glück am nächsten Donnerstag, drücken wir ihm die Daumen. Passend zum Thema Winterspeck-Terminator hier die neueste Diät-Trick von Elton John. Er kaut das Essen und spuckt es dann wieder aus. Appetitlich eigentlich das Ganze. Mm. Ne? Schön. So ist jedem Restaurant schon wieder rausgeflogen. Aber auf diese Weise hat er mittlerweile 25 Pfund abgenommen. Vorher wog er 155 Pfund und jetzt wiegt er nur noch 130 Pfund. Ja, doch nicht schlecht, oder? Sollte man vielleicht mal probieren. Findest du? Also ich probiere das nicht aus. Aber spuck nicht in meine Richtung, sonst gibt's was auf die Glocke. Sonst gibt's gleich was ganz anderes, nämlich die Veranstaltungstipps. Um den nagelneuen großen Fachmarkt für Polstermöbel geht's. Er tritt einfach gegen jeden an. Da! Ist er. Polster Total. Er stürmt unaufhaltsam, ist nicht zu bremsen. Weit über 500 Modelle, kleinste Preise. Ab heute in Berlin, Storkower Straße, nähe Alex. Was passiert heute in Berlin? Um 9:09. Klassisch sieht's aus. Das Ballett Schwanensee, das Original, direkt aus St. Petersburg, heute in Berlin. Im Friedrichstadtpalast in der Friedrichstraße um 19.30 Uhr. Und klassisch geht's weiter. Werke von Vivaldi, aber nicht im Konzertsaal, sondern unterm Sternenhimmel im Zeiss-Planetarium am Munsterdamm um 17.30 Uhr. Geht's los. Irgendwo zwischen Jimi Hendrix und Van Morrison liegt die Band Tino standhaft und Lessons of Love. Mein Gott. Geht's noch, Rudi? Ich fang nochmal, langsam. Ein Rock'n'Roll-Geheimnis der Berliner Musikszene. Heute Abend zu hören im Franz-Club in der Schönhauser Allee. Beginn 22 Uhr. Es geht doch, Mensch. Der Kultfilm des Jahres 92 heißt Wayne's World. Wayne und Garth haben in der Comedy-Szene einiges bewegt. Und das tun sie heute Abend nochmal auf den Fernsehschirmen. Um 20 Uhr zeigt der Musikvideokanal MTV ein Wayne's World Special. Wach auf am Morgen, mit der Morgencrew, auf RTL. 8:11 mittlerweile und die Crew heute Morgen sind Axel Terporten, Nachrichten, Yvonne Malak, RTL Radar und Satellitenwetter, Rüdiger Kreglau, Verkehrsreport, Daniela Hagemann, Redaktion Sonny Rocket Gag Songs, Felix Konrad und Christian Eseler, Sound und Technik, Musik kommt von GJ Kale, hier ist eine Nase voll, okay. Thank you. 104.6 RTL. 13 Minuten nach 8, 8 Uhr und 13. Hier ist die Morgencrew heute mit Offi und Guns N' Roses, November Rain. Thank you. 104.6 RTL. Die Morgencrew mit Offi um 18 Minuten nach 8. 8.18 Uhr gleich bei uns Berlin, Deutschland, Weltnachrichten. Vorher Lionel Richie. Die größten Hits und die besten Interviews des Jahres 92. Hi, this is John Cicada and you listen to 104.6 RTL. Hi, this is Marcella Detroit. 4.6, das ist Berlin's Sender für Musik. Die da Donnerblitz, das ist so was gibt. Bei RTL hörst du die größten Hits. Die Kühle fühlt, gut für das Gemüt. Ist 104.6 RTL. Tralalalala, seid ihr alle da? Berlin, steh auf, draußen wird es hell. Hier ist die Morgencrew um 8.33 Uhr, 3 Minuten nach 8:30. Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Cause it feels just like I'm walking on broken glass. Annie Lennox, 104.6 RTL, 8.37 Uhr, 7 Minuten nach halb neun. Hier ist die Morgencrew und wir bringen Ihnen nicht nur die größten Hits der 70er, 80er und 90er nach Hause, wir bringen auch eins der erfolgreichsten Musicals nach Berlin. 8 Jahre war es in London ausverkauft, über 4000 Vorstellungen gab es am Broadway und jetzt präsentiert 104.6 RTL Evita vom 7. bis 14. Januar im Metropoltheater mit der großen Gala-Premiere am 6. Januar. Ein Ereignis der Superlative präsentiert von 104.6 RTL. Ob das Wetter auch super wird, das erfahren wir von Yvonne mit dem RTL-Radar und Satellitenwetter. Das Wetter wird nicht super, das Wetter wird kalt und zwar eiskalt. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur liegt nämlich immer noch bei minus 8 Grad. Nach Auflösung des Frühnebels ist es dann heiter bis wolkig, schwach windig und auch tagsüber bleibt es sehr kalt. Die Höchstwerte liegen in jedem Fall unter dem Gefrierpunkt. 8.37 Uhr, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Rüdiger Kregler. Rüdi, was gibt's heute Besonderes? Ja, dein kaltes Wetter bzw. die niedrigen Temperaturen haben Folgen. Ah. Glättewarnung im gesamten Stadtgebiet kommt es infolge von Reifbildung zu Straßenglätte. Und in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht nur stellenweise Glätte, sondern auch Sichtbehinderung durch Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. Ach. 8.38 Uhr haben wir mittlerweile, 22 Minuten vor 9. Zwischen den Jahren nennt man die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Warum zwischen den Jahren heißt, das weiß unser Sonderkorrespondent Hajo sieht nichts. Morgen, Hajo. Ja, Offi, sind wir also wieder zwischen den Jahren. Eine Tradition, die ja auf Konrad Adenauer zurückgeht, der als erster das unerbittliche Jagen in dieser Woche erkannt hatte. Ständig geht es hin und her zwischen dem Jagen, nach diesem dann wieder nach dem nächsten Ziel, zwischen den Jahren, wie der Rheinländer Adenauer eben zu sagen pflegte. Die Umtausch- und Schnäppchenjagd, die Jagd nach den üppigen Resten vom Weihnachtsbraten, von Kuchen und Salaten, die alle noch erlegt werden müssen, bevor man aufbricht, den Karpfen für Silvester zu fangen und ein, zwei Hirsche für Neujahr zu schießen. Und das Allerwichtigste natürlich in der modernen Zeit, die PR, die Pegelregulierung. Der mühsam erarbeitete festtägliche Promillepegel muss mindestens gehalten werden. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wieder bei Null anfangen zu müssen. Die Devise heißt also voll gießen, bis die Glieder schwer wie Blei werden. Das Bleigießen, genau. Und am 31. wird dann so wüst gekippt, bis die Birne rot anschwillt, der berühmte Wüstenrottag. Und gegen Abend, wenn es zunehmend schwerer wird, den körpereigenen Einfüllstutzen zu treffen, helfen sich dann seit alters her die Menschen untereinander durch gegenseitiges Abfüllen auf einem sogenannten Zielfest. Ach, ein Zielfest, was sage ich, ein ganzes Feuerwerk, hunderte, tausende Zielfester. Hajo sieht nichts zwischen den Jahren. TV, HiFi, Video und Computer. TV und Computer sind ein Groß. Echt famos. Um 20 vor 9, 8.40 Uhr. Hier sind Chicago, if you leave me now. RTL, 8.44 Uhr, 16 Minuten vor 9. Die größten Hits der 70er, 80er und 90er nach Chicago. Und If You Leave Me Now ist das John Cicada, ein Hit aus den 90ern. Neue Single von ihm, Do You Believe in Us? 8 Uhr und gleich 53, 104.6 RTL mit Berlin, Deutschland. Über den Gefrierpunkt geht's noch. Was das? Ja. 8.55 Uhr, der 104.6 RTL Verkehrsreport mit Rüdiger Kreglau, ein Service der Minol. Stadtgebiet, Glättewarnung. Im gesamten Stadtgebiet kommt es infolge von Reifbildung zu Straßenglätte. Prenzlauer Berg, der Kreuzungsbereich Prenzlauer Allee Ostseestraße, ist stadtauswärts gesperrt. Der Grund eine Gefahrenstelle. Die Umleitung ist ausgeschildert. Das war der 104.6 RTL Verkehrsreport, ein Service der Minol. In kleinen Dingen hilft Minol sofort. Minol und gute Fahrt. Damit 8.56 Uhr. Berlin, Deutschland, Weltnachrichten, Wetter- und Verkehrsreport wieder um 9.50 Uhr. Höchstwerte. Ja, Mai. Wirklich, war jetzt so lange nicht das da. Das Weihnachtsfest ist dir auf den Kopf geschlagen. Hat man, ja, das ist wirklich schon. Entschuldigung. Oh, wieder was Falsches gesagt. Oh, der Blick, wenn Blicke reißen können. Das ist schön, ne? Wenn Yvonne so gut reißen, aber Köpfe einziehen. Das kenne ich auch. Was machen wir jetzt? Wir machen den Möllemann bis morgen früh. Ja, wir üben schon mal das Zurücktreten. Entschuldige, ja. Also, du hast die Vorgabe gegeben. Jetzt musst du das zu Ende führen. Ja, ist auch korrekt soweit. Also, das war's für heute. Die Crew heute Morgen. Axel Tapporten, Nachrichten. Yvonne Malak, RTL Radar und satte Satellitenwetter. Rüdiger Kreglau, Verkehrsreport. Daniela Hagemann, Redaktion. Sony Rocket Gag Songs. Herbert Feuerstein war Peter Panik. Felix Konrad und Christian Häseler, Sound und Technik. Arne Rosenow aus Tegel musste das Gewicht von Tina Turner und hat damit bei unserer Winterspeck-Terminator-Aktion ein Jahr eine Mitgliedschaft in der Acapulco-Fitnesswelt gewonnen und sich qualifiziert für die Auslosung einer Reise nach Acapulco. Nein! Es ist Montag heute. Okay, gib's mir zurück. Ich nehme an, du wolltest jetzt irgendeinen Kommentar loslassen. Nö, hat sich schon erledigt, Offi. Okay, dankeschön. Die nächste Ausgabe unserer Winterspeck-Terminator-Aktion zwischen 11 und 12 bei Yvonne. Morgen früh geht's natürlich auch wieder um das Gewicht eines Prominenten. Und es gibt noch eine Chance, etwas zu gewinnen. Wir spielen nämlich Berlin oder nicht Berlin. Mhm. Mabel und Schubinski werden ebenfalls wieder dabei sein und sie sind morgen hoffentlich auch wieder dabei. Bis. Ich krieg's nicht mehr hin. Ich wollte irgendwie noch sagen, morgen zwischen 6 und 9 dann wieder die Morgencrew. Ja. Mit Offi und mit allen, die ansonsten nicht sprechen können. Es ist jetzt 2 Minuten vor 9 und Yvonne wird relativ pünktlich anfangen mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er. Und die Crew sagt und tschüss. Tschüss. Never to surrender ourselves to servitude and strength. Whatever the cost and the agony may be. Put an end to man.